Wir haben so eine Erzählung, damit die nächste. Eine Sozialgenossenschaft gegründet, Benhüdi Monaco. Mit dieser Sozialgenossenschaft wollen wir drei Häuser der Stadt München auf Erbpacht übernehmen und werden es ab Januar auch machen. Und dort wird ein Flüchtlingsprojekt entstehen, in Kooperation mit vielen Jugendhilfeträgern aus der Stadt München, mit den Kammerspielen als Theater und möglicher Ausbildungsbetrieb. Mit den Bühnen, die ich betreibe, das ist das Lustspielhaus in München, die Münchner Anschließgesellschaft, das ist ein Musikclub, den Miller Club. Und wir haben da immer wieder so die Pegida sich angekündigt hat in München und dieser jetzt erfolgende Rechtsruck sich angekündigt hat, haben wir so eine Kundgebung gemacht am Opernplatz in München vom Max-Josef-Platz. Da waren damals auch schon aus dem Stand 20.000 Leute, die einfach da aufgestanden sind und sich in dieser Richtung auf der richtigen Seite gezeigt haben auch. Und jetzt, nachdem in München halt in diesen Monaten tausende Flüchtlinge angekommen sind und eine aus der bürgerlichen Bewegung wirklich tolle Bereitschaft war zu helfen, haben wir vorgeschlagen, dass wir jetzt wenn es jetzt kalt wird und dieses Kippen, das herbeigeredet wird politisch, wollen wir nochmal so ein Statement setzen aus der anderen Szene, nämlich dass wir Pop-Rock-Bands einladen und ein Konzert machen unter dem Titel Wir stimmen für geflüchtete Menschen und so ein Dankeskonzert für alle Helfer da in Bayern in dieser Zeit tätig waren, und für Lassen und Passau und München organisieren. Und das haben wir letzten Sonntag durchgeführt am Königsplatz und da waren fast 30.000 Leute da und da haben wir organisiert mit der Sportfreunde Stimme und wir haben so in Deutschland so die bekanntesten Bands aus jeder Region angeschrieben und es haben leider alle zugesagt, dann ist das immer mehr Aufwand. Und zum Schluss haben wir da so am Königsplatz eben so eine Produktion stehen gehabt wie bei Rock am Ring fast. Nachdem Grönemeyer dann auch zugesagt hatte und das war ja einfach über diese Millionen Fans erreicht man halt auch nochmal so eine Haltung, die Leute aus der Angst rauslockt und sagt, man sagt vielleicht, naja, wir engagieren uns ab jetzt, also wir sind jetzt noch nicht Helfer, aber wir lassen uns überhaupt nichts kippen. Das war halt einfach ein schönes Zeichen, aber daher habe ich nicht die kleinen Augen, die du behauptest. Jetzt hat er gleich die ganz aktuelle Situation vorweggenommen. Über die Jahre ist ein Netzwerk entstanden, das ermöglicht hat, heute innerhalb von 14 Tagen so ein Ding auf die Beine zu stellen. Aber eigentlich ist mit dem kleinen Till irgendwann ganz, ganz klein losgegangen in Passau. Wo so die erste bekannte Station die Rolle als Schülersprecher ist, wo das Organisieren schon mal losgegangen ist. Wenn wir ein paar Takte auf die Person eingehen, wie so eine Bühnenbauer gebaut ist, dann gehen wir jetzt mal los, wie das in Passau mit der Schülersprecherei losgegangen ist und wie sich dann die Arbeit entwickelt hat. Ja, ich war Schülersprecher am Gymnasium Leopoldino in Passau und habe nebenbei so mit 15, 16 also angefangen, für das Scharfrichterhaus in Passau eine Kabarettbühne und so freie Veranstaltung wild zu plakatieren. Technik aufzubauen und dann habe ich ja irgendwann so Künstler kennengelernt und habe die dann eingeladen, dass sie doch bei uns in der Schule auftreten sollen, in einer alten Aula. Und da war ich noch Schüler dort und es war dann auch ein schönes Nebeneinkommen natürlich, wenn man die als Schulveranstaltung Konzerte und Kabarettveranstaltungen dort macht. Und damals war es noch so, da hat man noch so Matrizen ausdruckt. Und dann hat man sich da so draufgeschrieben, das Gymnasium Leopoldino lädt ein und ich reserviere. Ich bin der Vater von so und so, Klasse so und so, drei Karten für diese Veranstaltung. Also das ist bei den Eltern zu daherkommen, wäre offizielle Veranstaltung, da müssen wir uns blicken lassen. Dann war die erste Veranstaltung, halt, die haben wir gleich in die Turnhalle verlegen müssen, weil 500 Eltern glaubt haben, sie müssen da teilnehmen. Und das hat dann auch so Leben in die Schule dann gebracht. weil dann noch andere Leute gegangen sind, es war Diskussion, Kabarett in der Schule, kann das sein? Also damals war das tatsächlich Thema. Ja, so ist es losgegangen, dass ich jetzt so Veranstaltungen durchführen kann. Dann ist irgendwann der Bruno Jonas ins Spiel gekommen, der bei der Abschlussveranstaltung auch war und dann ist eigentlich die Reise losgegangen. Ja, also ich habe dann Zivildienst gemacht und so einen Klinikum-Passer und der Bruno Jonas ist auf Tournee gegangen und hat jemanden gebraucht, der da mitfährt, der das Bühnenbild aufbaut und Technik macht und dann habe ich irgendwann halt die Termine gebucht und im Zug dessen ist irgendwann auch in München in dieser Zeit das Lustspielhaus war kurz vorm Zusperren und das habe ich dann 96 gemacht. Lustspielhaus in München ist was hier so die Wühlmäuse sind vielleicht so als Bühne. Nur schöner. Ohne die da davor. Nach der ersten Institution ist dann auch die zweite gekommen. Die zweite war die, das war 2000 rum, die Münchner Rapid-Schießgesellschaft, da war Dieter Hildebrand noch dabei. Und da hat sich, das war so eine Konstruktion, dass das spielende Ensemble, gleichzeitig auch Gesellschafter war in diesem Laden und die haben sich alle furchtbar zerkriegt und zerhackt und wollten zusperren auch und dann kam halt Hildebrand, dadurch, dass das nur so 200 Meter ums Eck ist, der Laden, ob man das jetzt zusammenlegen kann und das erhalten, weil dann auch fünf Arbeitsplätze waren und sowas und was sehr mich gefreut hat, mit ihm dann noch so den Laden wieder hochzubringen und ja, mittlerweile läuft das auch ganz gut. Kleine Theater gibt es nach wie vor und am Dienstag kann man mit unserem neuen Ensemble wieder einbringen. Hört sich jetzt ganz einfach an, aber es hat ja Gründe, warum Sie jetzt sehr geliebt haben, dass es das nicht das Allereinfachste ist, zwei solche Institutionen zu übernehmen und aufzusetzen. Du hast wahrscheinlich einen langen Businessplan geschrieben und genau. Also beim Lustspielhaus war das so, ich war mit Bruno Jonas in Penzberg bei einer Veranstaltung und dann haben wir abgebaut und dann hat er gesagt, fahren wir noch ins Lustspielhaus auf ein Bier. Und dann ist der ehemalige Betreiber da gesessen und dann hat er gesagt, dass er aufhören will und dass das nicht hinhaut hier und da war ein Gastspiel sechs Wochen lang, die Schöne in der Nacht, eine ganz furchtbare Operette, da keine Sau kommen. Und das war zu einem Zeitpunkt, also das war gerade nach der Zivi-Zeit, wo ich mich mit meinem damaligen Mitbewohner darauf verabredet habe, ich werde auch wie er Krankengymnast, weil ich war auf einem Fußball gespielt, er war Boxer, wir kannten viele potenzielle. Und das war so eine gleiche Woche, und dann sagt er halt, dann sagt der Typ, er hört auf und dann sagt der Jonas, magst du das? Magst du das über immer? Ja. Wenn Michael Listen ruft, dann kommen sie in der Rhön. Jetzt gehen wir von der Großstadt an die thüringische Grenze, die ehemalige Zonengrenze. Da ist der Michael Listen nach dem Studium vor 21 Jahren hinzogen, aber 1000 Einwohner dort. Er fragt sich dann manchmal, ob das die richtige Entscheidung war, ob du richtig bist. Also heute frage ich mich mit Sicherheit immer, ob ich da an der richtigen Stelle bin. Was ich mich am Anfang gefragt habe, ist, ob der Bayerische Bauernverband, ich bin Geschäftsführer, Kreisgeschäftsführer beim Bayerischen Bauernverband, ob das der richtige Arbeitgeber für mich ist. Denn angestellt worden bin ich als Berater für Steuer, Recht und Soziales. Und das muss man sich so vorstellen, man hat einen Schlechttag, und das sind bis zu 50 Bauern an einem Tag gekommen und Bäuerinnen, die haben teilweise die Umschläge mitgebracht und haben gesagt, schau mal, nein, ich muss gar nicht wissen, was drinsteht und die Antwort ist. So war das Selbstverständnis damals gewesen. Also man hat den Bauern, der Landwirt ist mit allen möglichen Fragen zu einem gekommen. Und das, was ich aber immer, was für mich immer Stück für Stück augenscheinlich geworden ist, das ist was für ein gigantisches Potenzial, in dem allzu oft völlig unterschätzten ländlichen Raum drin steht. Denn es leben wunderbare Menschen auch im ländlichen Raum, die, sage ich mal, eigentlich auch alles mitmachen. Jede Idee mit unterstützen und Sie sich vorstellen, welche Rolle ich da spiele. Also sehr viele leiden manchmal unter meiner Kreativität. seit Kreisen der Bischof kommt zum Erntedankfest und wir müssen jetzt was Gescheites machen. Und dann sind wir zusammengesetzt, die Kreisbürger, die stellvertretende Kreisbürger, meine Wenigkeit, die Ortsbürger, die stellvertretende Ortsbürger und der Bürgermeister. Und dann haben sie gesagt, ja, was wäre was Außergewöhnliches? Und dann habe ich einfach gesagt, naja, wir machen einfach mal die größte Erntekrone der Welt. Und dann haben sie gesagt, ja, wie groß sollen die sein? Und dann habe ich gesagt, nur 5,80 Meter. Und dann hat die Stellvertreterin zur Kreisbürger gesagt, ich habe dir doch gesagt, du sollst nicht einladen, wir haben jetzt wieder die Arbeit. Und dann ging es 2 Wochen hin und her und das Projekt war am Kippen oder es war nicht am Kippen, denn wenn man weiß, wie viele Stunden, sage ich einmal, eine Gemeinschaft von Bäuerinnen braucht, um so eine Meter-Erntedankkrone, die ihren Traumhaft sind, zu realisieren, dann kann sich vorstellen, wie das erst ist, wenn es genauso ausschaut, sondern 5,80 Meter hoch ist. Das Projekt ist durchgegangen am Ende und es sind insgesamt 2000 Arbeitsstunden von Kindern von 8 Jahren bis eben zu älteren Herrschaften in das Projekt eingeflossen. Und ich erinnere mich an ein Bild, wie ich dann in die eine Scheune gegangen bin, wo diese ganzen Garten dann auch miteinander zugeschnitten worden sind und so weiter. Und das Ganze vorbereitet, das ist also eine irre Arbeit. Und das sind dann in dem Fall 40 ältere Herrschaften aus der Ortschaft Praxis und haben das gemacht. Und der eine hat dann zu mir gesagt, ich hätte nicht gedacht, dass ich mal so viel Freude wieder an der gemeinschaftlichen Arbeit habe. Ich habe eigentlich fast ein bisschen Angst davor, was los ist, wenn diese Krone fertig ist. Das bedeutet, dann wird sich sein Leben wieder abspielen zwischen, ich sag mal, Garten und Fernseher. Auch auf dem Dorf ist das ja so. Und das bedeutet, dass man wirklich bereit ist, wenn man gute Ideen hat, einfach zu machen. Und das zweite Potenzial, da bin ich eigentlich durch einen Vortrag von einer Unternehmerin des Jahres draufgekommen, die beim Landfrauentag gesprochen hat. Und die hat zu den Bäuerinnen gesagt, ich beneide euch eigentlich. Denn das, was ihr habt, das ist Boden. Und aus dem könnt ihr was machen. Und das ist eine wunderbare Situation. Und das ist ja die Ursituation. Ja? Ihr könnt aus dem Boden was machen. Und ich bin jetzt Dentallaborant in einem großen Dentallabor mit 400 Mitarbeitern. Aber das beneide ich eigentlich. Und das ist so meine Sichtweise so verändert oder geprägt auch, dass ich gemerkt habe, ich muss auf so einen Quadratmeter Boden schauen und muss sagen, was kann ich aus dem Quadratmeter Boden sonst noch machen? Kann ich da jetzt nur Getreide und Raps und Mais anbauen oder kann ich da mit was? Ob wir das mehr drauf machen oder irgendwann noch eine Anfangsphase als Steuer- und sonstiger Berater Krieg gefunden, dass du auch so eine Art Gegenrunde in dich gefunden hast? Ja, es war so vor mittlerweile 14 Jahren, da gab es dann einen Wechsel obersten Bauern vom Landkreis, den Kreisobmann, und da ist dann der Matthias Köffel, das ist so mein Counterpart, und ich sage mal so, das, was ich im Kopf vielleicht entwickeln kann, ich brauche meine Leute, um das an die umzusetzen. Also ich bin kein Einzelgänger, ich bin auch kein Einzelspieler, sondern ich bin jemand, der den Mut bekommt durch die anderen, dass die sagen, hey, das ist eine super Idee, das setzen wir miteinander um, da machen wir was draus. Und so einer ist der Matthias Köffel, das ist der König der Diplomaten. Das heißt, wenn ein Bauer mal mit dem wirklich nicht mehr reden kann, der Matthias schafft es, dass er mit dem Bauer redet, um ihn zu überzeugen. Und das ist einfach zwischenzeitlich auch eine wunderbare Freundschaft geworden. Und wir sind dann diejenigen, so Stück für Stück die Projekte aufnehmen. Und auch, wenn ich das nur sagen darf an der Stelle, uns die Ziele gesetzt haben. Also wie der Anfang war, als Kaisermann, haben wir gesagt, unser Ziel ist es jetzt nicht, wir wollen jetzt keine große Agrarpolitik, weil das dreht sich nicht von Röhm-Grafeld aus. Das dreht sich von wo ganz anders aus. Sondern wir wollen versuchen, den Menschen ihr Potenzial nahezubringen, was ihnen steckt. Und wir wollen versuchen, mit ihnen Projekte umzusetzen. Und da haben wir uns auch nicht einschränken von Landwirtschaft, sondern ich sage, wir möchten Richtung die dörfliche Entwicklung, Richtung die Landwirtschaft und auch vor allem Richtung erneuerbare Energien, die zwar auf dem Land stattfinden, aber ganz andere Pläne. Große Mühle versuchen zu drehen und das große Rad zu drehen und das Big Business versuchen auf dem Land zu sichern. Und da haben wir gesagt, da müssen wir uns jetzt schützen, vor das Land schmeißen, bildlich sehen, drüberlegen und müssen alles dafür tun, damit die Menschen vor Ort dieses Geschäft machen, wenn es denn ein Geschäft werden soll. Und dass die Menschen vor Ort draufkommen, was wir also gleich mit der Loch machen kann. Da gibt es ja lange, wenn man die Zeitung aufschlagt, viele Hürden, es fehlt uns an Geldern, was weiß ich alles, ist das so? Also das ist das Erste, was wir den Leuten gesagt haben, wenn es die anderen bei uns machen können. Ich sage mal zum Beispiel der große Photovoltaikanlage von mir aus in den 2005 oder 6 oder 7er Jahren. Dann müsst ihr uns jetzt den Grund erklären, warum das bei uns wir nicht selber machen sollen. Ja, wenn es ein anderer kann, dann kannst du es grundsätzlich auch, denn wir sind die Herren vom Land. Uns gehört das Land. Ja. Das ist das eine gewesen. Also das heißt, dass wir den Leuten das Selbstbewusstsein geben. Und das zweite Punkt, wir haben mal einen ortsansässigen Banker gebeten, einen Vortrag zu halten über das wirtschaftliche Potenzial im Landkreis Rhön-Grabfeld. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist ein flächenstarker Landkreis, 80.000 Einwohner, Rhön und Grabfeld. Grabfeld wesentlich lebendiger als der Name vermuten lässt. Und der hat dann einen Vortrag gehalten, da sind mir selber auch die Augen aufgegangen, auf welchem Niveau wir eigentlich spielen. Er hat da dargestellt, dass das Sparvermögen der 80.000 Einwohner im Landkreis Rhön-Grabfeld 4,3 Milliarden Euro sind. Das heißt, ein benachteiligtes Gebiet in Bayern, das bedeutet der bundesdeutsche Durchschnitt multipliziert mit 0,8 bis 0,9. Starnberg, einiges besser. So, also 4,3 Milliarden Euro liegen an Sparvermögen. Das sind jetzt Rentenversicherungen, da sind wir nicht in dem Maß dabei. Die liegen auf der hohen Kante und es kommen jährlich 150 Millionen Euro dazu. Die werden dann anspart. Ja. Ich weiß, wer die anspart, ich bin nur der Einzelclub drin. Also da kommt dieses gigantische Vermögen dazu. Und wir jammern uns die Hucke voll, ja, dass der ländliche Raum ausblutet, dass die Staatsregierung nicht genügend fördert. Ja, verdammt nochmal, ja, da müssen wir uns selber bewegen und müssen unseren Hintern hochtun. Ja, es gibt Fördergelder. Die Frage ist halt, wie schaffen wir es, dieses viele Geld? Das ist ja hier ein Zeitungsartikel, du kannst es mal aufmachen, bestimmt. Das steht wortwörtlich die Überschrift in der Mainpost, und das hat man einfach jetzt gepasst. Ja. Wenn zu viel Geld zum Problem wird. Zu viel Geld zum Problem wird. Also wir haben gigantische Sparvermögen, das ist ein Bericht über das Treffen der Rückversicherer in Monte Carlo, ja, die ein echtes Problem haben. Ja. Also vielleicht können wir alle versuchen, denen zu helfen. Als junge Unternehmer. Also mit anderen Worten, wir haben kein Erkenntnisproblem, wir haben ein Umsetzungsproblem. Gigantisch viel Geld ist da und wir müssen nur gucken, wie wir das in gute Projekte verpacken, in der Lage sind, unser Umfeld dorthin zu bringen, wo wir es haben wollen. Brauchst du nur Projekte oder Strukturen? Also, wie das bei uns losgegangen ist, muss man sich so vorstellen, wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch nochmal in dem Fall was, ein Werbeprojekt machen. Also irgendwo abschließend Leitfunktionen, die irgendeine Firma aufheizt. Das war so die Idee, weil abschließend dafür sind wir zuständig. Das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich so einen Freund gegangen bin, der hat eine große Gärtnerei und gesagt hat, und Albrecht, du, Hackschnitzelheizung, war eine super Idee. Und dann hat er gesagt, okay, hat es ausgerechnet, es ist ja viel billiger wie das, was ich momentan als Gaspreis habe. Super. 3 Tage später habe ich angerufen, ob wir jetzt nicht konkret werden. Und dann hat er gesagt, du, Michel, leider nicht. Ich war mit dem Angebot beim Gasversorger und der ist im Preis erheblich unter eurem Preis gehalten. Ich sage, super, dann hast du ja in jedem Fall profitiert. Dann bin ich zum nächsten gegangen und habe gesagt, um Sie gleich zu sagen, Sie werden in jedem Fall von dem Gespräch mit mir profitieren. Ja? Und ich sage Ihnen auch gleich, wo Sie hingehen müssen, Sie gehen dann auch zur Gasversorgung. Und wenn Sie dann aus emotionalen Gründen machen bei uns, dann sind Sie richtig. Und da ist natürlich nicht aus emotionalen Gründen bei uns, sondern auch bei der Gasversorgung, wie es für den Preis erzählt. Ja? Und das ging dann so lange gut, bis wir in den Bereich Biogas gekommen sind. Im Biogas hat es nicht mehr funktioniert, da konnte nicht mehr mithalten. Und das, was wir dann einfach gemerkt haben bei all diesen Ideen, ob das Photovoltaik war oder was auch immer, das, was wir gemerkt haben, ist, dass der limitierende Faktor nicht die Idee ist. Also was mache ich? Ja, Photovoltaik, Windenergie oder sonst irgendwas, sondern der limitierende Faktor von uns, schauen wir über uns, ja, war, in welcher Struktur mache ich das eigentlich? Wie bündel ich Eigenkapital? Wie bündel ich diese Menschen, um daraus ein Unternehmen zu machen? Ja, weil darum geht es ja, du bist schnell am Tisch, ja, und sagst, hey, das geht man machen, super Kiste, und dann geht es um, wer macht den Geschäftsführer. Ja? Und wer geht zum Notar und kümmert sich um den Vertrag und dann wer haftet. Ja? Und dann wird es schnell konkret. Und das war unser Problem. Wir waren ja auf der Suche, bis wir dann, und das ist die einzige Buchempfehlung von mir heute, dieser Politiker kam einen Vortrag halten und der hat das Buch vor sich gehabt und hat gesagt, also dieses Buch ist für meine Arbeit nach der Bibel das wichtigste Buch, hat er gesagt. Und die Bibel habe ich im Abnahme und das ist das Buch, die Biografie, Ein Mann bezwingt die Not über Friedrich Wilhelm Leifert. Ein Mann bezwingt die Not eine Biografie in Romanform geschrieben, ist alles drin: Liebe, Tod, Leidenschaft, Niederlage, Siege, also alles, was zum guten Roman nach Feierabend gehört. Und es ist die Biografie von dem Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Und er hat gelebt von 1818 bis 1888. Und ich sage mal so, er ist für mich der Entrepreneur der letzten zwei Jahrhunderte. Denn er hat es tatsächlich geschafft, als kleiner, armer Bürgermeister in einer kleinen, armen Region tatsächlich Strukturen zu entwickeln, die die Menschen ins Handeln gebracht haben.